بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wir machen weiter bei unserer Vortragsreihe, die Geschichte der Propheten. Und haben das letzte Mal über Yusuf a.s. gesprochen und werden in diesem Vortrag inshallah weiter die Geschichte von Yusuf a.s. behandeln. Taib. Und wir waren dort, wo er mit seinen Gefängnisgefährten gesprochen hat. Seine Gefängnisgefährten hatten Träume gesehen und fragten ihn über die Deutung dieser Träume. Und Yusuf a.s. Machte Dauer mit ihnen und danach gab ihnen die Antwort. Warum? Weil das kann man auch ausnutzen. Ja, die mussten ihm zuhören, weil die etwas von ihm gebraucht haben. Da waren die sowieso gezwungen zuzuhören und das konnte man gut ausnutzen. Ja. In Sura 12, Vers 41: O meine beiden Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinen Herrn Wein zu trinken geben. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Und eine Aja später, Sura 12, Vers 42, und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen, und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Taib. Es gibt zwei Erklärungen zu der Stelle in der Aja, aber der Satan ließ ihn vergessen. Entweder er vergaß Yusuf a.s., als er beim Palast war, oder zweitens, Yusuf a.s. vergaß Allah zu fragen, um ihm zu helfen, und er fragte den König. Also es gibt zwei Erklärungen zu dieser Aja. Taib. Und Aziz ließ Yusuf a.s. einsperren, und er war die Nummer 2 der Autorität. Also wer ist höher als der Aziz dort? Der König. Also versucht man dann die Freilassung über den König zu erlangen. Taib. Nach ein paar Jahren sah der König einen Traum. Sura 12, Vers 43 bis 46. Und der König sagte, ich sah 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden, und 7 grüne Ähren und 7 andere dürre. O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt. Sie sagten, das ist ein Bündel von wirren Träumen, wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte, ich werde euch seine Deutung kundtun, darum entsendet mich. Yusuf, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über 7 fette Kühe, die von 7 mageren Kühen gefressen werden, und über 7 grüne Ähren und 7 andere dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehrte, auf dass sie wissen mögen. Also was lernen wir hier auch im Thema der Traumdeutung? Wenn man einen Traum interpretiert haben möchte, dann muss man den Traum genauso wiedergeben, wie man ihn geträumt hat, weil er ist zu Yusuf als ihm gekommen und hat dann das so berichtet, mit 7 fette Kühe und so weiter und so weiter. Und Sura 12, Vers 47, er sagte, ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt sehen, was ihr erntet, das lasst in seinen Ehren bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Yusuf a.s. hatte hier was in der Hand, um vom Gefängnis rauszukommen. Aber er sagte die Antwort ohne Bedingungen und sogar dazu noch gab er seinen eigenen Ratschlag hinzu. Er sagt in Sura 12, Vers 48, hierauf werden nach alledem 7 Jahre Härte kommen, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Taib. Und es gab mal eine Dürre Oder ich kann mich nicht mal so ganz genau an die Geschichte erinnern. Auf jeden Fall, die Leute haben die Weizen aus den Ähren genommen und haben das so in Bunkern gelegt. Und nach ein paar Jahren schimmelten dann diese. Danach hat so ein Islamwissenschaftler, dann ein Doktor, ich weiß nicht genau, was es war, danach hat er das von Yusuf a.s. umgesetzt. Also sie haben dann die Samen in den Ähren gelassen und so blieben das noch viele weitere Jahre gut, Jane. Sura 12, Vers 49. Hierauf wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Dieser Teil, Sura 12, Vers 49, war nicht Teil vom Traum, sondern Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Sura 12, Vers 50, der König sagte, bringt ihn zu mir. Als der Bote zu ihm kam, sagte er, kehr zu deinem Herrn zurück und frage ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Und Rasulullah sagte, möge Allah sich Yusuf erbarmen, wenn es mir angeboten würde, hätte ich es sofort angenommen. Ja, der Yusuf a.s., er hat das Knast noch nicht sofort verlassen. Er hat erst nach den Frauen gefragt und so weiter. Und daran sieht man auch, wie wichtig der Ruf eines Menschen ist. Der Ruf eines Menschen ist sehr wichtig. Nicht umsonst, zum Beispiel, wenn jemand einen anderen Sina vorwirft und er bringt keine vier Zeugen, also im normalen Fall, er bringt keine vier Zeugen, dann erhalten diese 80 Peitschenhiebe. 80 Peitschenhiebe, warum? Weil sie einer Person fälschlicherweise Sina vorwerfen und so ihren Ruf beschmutzen sozusagen. Und der Scharia hat sehr viel Wert auf die Ehre eines Menschen gelegt. Sura 12, Vers 51. Was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten, Allah behüte, wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugehen. Die Frau des Hohen Herrn, ja, die Frau des Aziz, sagte, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen, ich habe versucht, ihn zu verführen und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Also der König rief die Frauen und fragte sie, und als die Frauen gestanden, gestand auch die Frau des Aziz. Sura 12, Vers 52. Dies ist damit erweist, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Und es gibt verschiedene Meinungen, wer dies sagte. Wenn Yusuf a.s. das sagte, dann meinte er seinen Besitzer, den Aziz. Und das ist die Ansicht von der Tabari, rahimullah. Und damit er wisse, ja, dass er unschuldig ist. Oder die Frau hat das gesagt, damit ihr Mann wisse, dass sie keinen Sinner machten. Und dies ist die Ansicht von Ibn Kathir, rahimullah. Wallahu a'lam. Sura 12, Vers 53 bis 55. Und ich spreche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse. Außer dass mein Herr sich erbarmt, mein Herr ist allvergebend und barmherzig. Und der König sagte: Bringt ihn zu mir. Ich will ihn mir selbst vorbehalten. Als er mit ihm sprach, sagte er: Du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Er sagte: Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Eigentlich macht man zwei Dinge nicht, die Yusuf a.s. hier machte in dieser Ayah, Sura 12, Vers 55. Als erstes um Führerschaft zu bitten. Das macht man nicht, so Rasulullah sagt in Hadith ist Sahih. Er sagte: La tes'elu an Imara. Frage nicht nach der Führerschaft. Und das zweite ist, was Yusuf a.s. machte, er lobte sich und das macht man in der Scharia auch nicht. Aber was die Gelehrten sagen, sie sagen, wenn du die einzige Person bist, die für die Person, Position geeignet bist, dann kannst du danach fragen. Und zum Zweiten, wenn du unbekannt bist unter den Leuten, dann darfst du dich vorstellen. So viel Yusuf al-Islam hier machte. Sura 12, Vers 56 bis 57. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land, so dass er sich darin aufhalten konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Die Dürre blieb nicht nur in Ägypten, sondern auch in Scherm. Und die Leute gingen nach Ägypten wegen Versorgung. Obwohl es das Zentrum der Dürre war, aber wegen der guten Führung von Yusuf a.s. hatte Ägypten genug Nahrung für sich und sogar für Nachbarländer. Sura 12, Vers 58 bis 61. Und da kamen Yusufs Brüder und traten bei ihm ein. Er erkannte sie, während sie ihn nicht erkannten. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, sagte er: Bringt mir einen Halbbruder von euch väterlicherseits. Seht ihr denn nicht, dass ich volles Maß gebe und dass ich der beste Obdachgeber bin? Wenn ihr ihn mir nicht bringt, bekommt ihr bei mir kein Maß mehr und ihr sollt nicht in meine Nähe kommen. Sie sagten, wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen und wir werden es bestimmt tun. Sura 12, Vers 62 bis 63. Und er sagte zu seinen Burschen, steckt ihre Tauschware zurück in ihr Gepäck, so dass sie sie wieder erkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückgekehrt sind, auf dass sie wiederkommen mögen. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, sagten sie, unser Vater, ein weiteres Maß ist uns verweigert worden. Darum lasse unseren Bruder mit uns gehen, so bekommen wir ein weiteres Maß zugeteilt. Wir werden ihn fürwahr behüten. Also Benjamin. Und sie haben ja eine pro Kopf ein Nahrungsvorrat bekommen von einem Kamel. Also eine pro Kopf, ja, ne? Ein Kamel voll mit Nahrung und so weiter. Taib. Sura 12, Vers 62 bis 65. Er sagte, kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe? Allah ist besser als Behüter und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und als sie ihre Sache öffneten, fanden sie, dass ihre Ware ihnen zurückgegeben worden war. Ja, die Brüder von Yusuf al-Islam, die haben etwas als Tausch gegeben, sozusagen. Sie haben ihnen etwas Wertloses gegeben und Yusuf al-Islam hat ihnen daraufhin eine Kamellast pro Kopf gegeben an Nahrung und so weiter. Und was hat Yusuf al-Islam gemacht? Er hat dann den Leuten beauftragt, dass sie diese Ware, was seine Brüder ihm gegeben haben, wieder zurückstecken, damit sie im nächsten Jahr noch etwas zu handeln haben. Und sagt weiter, sie sagten, unser Vater, was begehren wir mehr? Also als sie dann zu Hause angekommen sind bei Jakub a.s., die Brüder, da haben sie in ihrem Gepäck diese Handelswaren wieder gefunden. Das ist unsere Ware, sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen, unseren Bruder behüten, das Maß der Last eines Kamels mehr haben. Das ist ein leicht erhältliches Maß. Sura 12, Vers 66 bis 69. Er sagte, ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr ihn mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gibt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt, es sei denn, ihr werdet umringt. Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er, Allah ist Sachwalter über das, was wir hier sagen. Und er sagte, meine Kinder, geht nicht alle durch ein einziges Tor hinein, sondern geht durch verschiedene Tore hinein. Warum das? Wegen Ein. Wallah alam, wegen Ein. Ja, ne, wegen Neid. Weil das waren ja elf Brüder, und die sahen auch schön aus. Ja, nicht nur Yusuf Alaihissalam war sehr schön, sondern die Brüder von ihm waren auch schön und bevorzugt in diesen Sachen und so weiter. Und wenn sie alle durch ein Tor gegangen wären, hätte das Volk vielleicht ein auf sie gemacht, sozusagen. Also Jakob Alaihissalam fürchtete sich davor. Und sie waren auch eine ansehnliche Scharian, eine ansehnliche Gruppe, war 11 Leute. Das sind ja nicht wenige. Und deswegen sollten die durch verschiedene Tore gehen. Und dann geht's weiter. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Yani, wenn Allah beschließt, dass das Ein dich trifft, trifft es dich, egal wo, egal was wir machen. Aber wir müssen die Asbab erfüllen. Yani, wir müssen die Gründe dafür erfüllen, uns zu schützen, sozusagen. Wie zum Beispiel hier. Er sagt weiter, das Urteil ist allein Allahs. Auf ihn verlasse ich mich, und auf ihn sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. Als sie hineingingen, wie ihr Vater ihnen befohlen hatte, konnte es ihnen vor Allah nichts nützen. Es war nur ein Bedürfnis in der Seele Jakobs, das er damit erfüllte. Yani, wenn Allah sagt hier, das war nur ein Bedürfnis von Jakob Alaihissalam. Ja, wenn Allah sie hätte treffen wollen, wäre es egal gewesen, sozusagen, was sie gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass man seine Gründe der Sicherheit oder seine Sicherheitsvorkehrungen trifft. Er sagt weiter, und er besaß fürwahr Wissen, weil wir es ihnen gelehrt hatten, aber die meisten Menschen wissen nicht. Als sie bei Yusuf eintraten, zog er seinen Bruder zu sich ein, Benjamin. Er sagte, gewiss, ich bin dein Bruder, so sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Und Sura 12, Vers 70 bis 76. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, steckte er das Trinkgefäß in das Gepäck seines Bruders. Hierauf rief ein Rufer aus ihr da von der Karawane, ihr seid fürwahr Diebe. Sie sagten, indem sie sich ihnen zuwandten, was vermisst ihr? Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels, und dafür bin ich Bürge. Sie sagten, bei Allah, ihr wisst doch, wir sind nicht gekommen, um in Land Unheil zu stiften, und wir sind keine Diebe. Sie sagte, was soll dann die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid? Sie, die Brüder, sagten, die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen Gepäck er gefunden wird, selbst das Entgelt dafür sein soll, so vergelten wir den Ungerechten. Er begann zu suchen in ihren Behältern vor dem Behälter seines Bruders. Hierauf holte er es aus dem Behälter seines Bruders hervor. So führten wir für Yusuf eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder als Sklaven zu nehmen, außer dass Allah es wollte. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen. Und über jedem, der Wissen besitzt, steht einer, der noch mehr weiß. Was ich hier noch auch erwähnen wollte, ist die eine Schubha, die viele Murji'a anbringen, um die Tawarit zu schützen oder zu verteidigen. Und sie sagen zum Beispiel, ja, Yusuf Alaihissalam hat unter einem König gearbeitet, der auch nicht mit Scharia regiert hat und so weiter. Und bringen halt diese Schubha mit Yusuf Alaihissalam, um ihre Tawarit zu verteidigen. So. Erstmal, es gibt einige der Salaf, die sagen, dass der König den Islam angenommen hat. Wie zum Beispiel, ich denke, das war Mujahid, rahimullah, Allah. Der zweite Punkt ist, Allah sagt in Surah 12, Vers 24 müsste das sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf a.s. vor der Zina geschützt hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn so vor Sünde schützt, dann schützt er ihn doch erst recht vor Kufr. Das ist der nächste Punkt. Dann der nächste Punkt ist, inna makkanna lahu fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über Yusuf a.s., dass er ihm Temkin über die Erde gegeben hat. Er hat ihm Temkin über die Erde gegeben. Ja, Yusuf a.s., auch der König hat ihm Freiraum gegeben. Yusuf a.s. konnte sich im Lande frei bewegen und frei nach seinen Gesetzen richten oder herrschen. Und Yusuf a.s. war gebunden an die Scharia von Jakob a.s. Und an wen Jakob a.s. gebunden war, weiß ich nicht genau. Vielleicht an Ibrahim a.s. Allahu a'lam. Auf jeden Fall, Yusuf a.s. hat sich der Scharia Allahs ergeben und richtete nicht mit Menschen gemachten Gesetzen. Und der nächste Punkt hier vor allem, als das mit dem Kelch passiert ist, in Surah 12, Vers 74, sagten sie zu den Brüdern von Yusuf a.s., was soll die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid? Und was haben die Brüder dann gesagt? Die Vergeltung, also eine Ayah später, Surah 12, Vers 75, sie, die Brüder, sagten, die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen Gepäck er gefunden wird, selbst das Entgelt dafür sein soll. So vergelten wir den Ungerechten. Und im Tafsir ibn Kathir, rahimullah, er sagt, das ist die Scharia von Ibrahim oder Jakob a.s. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand, ob der Jakob oder Ibrahim a.s. stand. Aber die Brüder hier haben sich nach dem Gesetz der Scharia gerichtet. Und Allah sagt in Surah 12, Vers 76, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden. Da sieht man doch klar, dass sie hier mit der Scharia unter sich gerichtet haben. Und der nächste Punkt, was man hier beachten soll, im Arabischen sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Gesetz, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ. Er sagt Dien. Ja, der Dien bedeutet nicht nur Religion übersetzt, sondern einen Lebensweg, eine Gesetzesgebung und so weiter. Und Allah sagt, nach dem Dien des Königs hätte er seinen Bruder sozusagen nicht holen können. Also wir sehen hier, dass die Brüder unter sich mit der Scharia regiert haben und haben somit diese Scheinargument, inshallah, geklärt und gehen jetzt weiter. In Surah 12, Vers 77. Sie sagten, wenn er stiehlt, so hat ein Bruder vor ihm schon zuvor gestohlen. Wen meinen sie damit? Sie meinen Yusuf a.s. Und die Gelehrten sagen darüber, als er klein war, hat Yusuf a.s. von seiner Oma eine Götze gestohlen und sie zerstört. Aber Allah a'lam, wie sahih das ist aus Tafsir. Das ist aus seinem Tafsir und nicht eine Koran-Ayah oder so. Und deswegen, die Gelehrten sagen so, Wallahu a'lam. Taib, er sagt weiter, aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim und legte es ihnen nicht offen. Er sagte, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Surah 12, Vers 78 bis 80. Sie sagten, o hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis, einen alten Mann, so nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte, Allah schütze uns davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte, wisst ihr denn nicht, dass euer Vater euch ein verbindliches Sprechen vor Allah entgegengekommen hat und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt? Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil über mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen. Surah 12, Vers 81 bis 82. Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt, oh unser Vater, dein Sohn hat gestohlen und wir bezeugen nur das, was wir wissen und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Fragt die Stadt, in der wir waren und die Karawane, mit der wir angekommen sind, wir sagen gewiss die Wahrheit. Also es ist wie in dieser bekannten Wolfsgeschichte sozusagen. Ein Mann sagt in seinem Dorf, der Wolf kommt und die Leute sammeln sich dann zusammen. Oder verstecken sich in ihre Häusern und so weiter. Dann kam der Wolf gar nicht. Und dann am nächsten Tag, er sagt das wieder. Da machen die Leute das wieder und glauben ihn und verstecken sich in ihre Häuser. Am dritten Tag kommt er wieder und er sagt, der Wolf kommt und die Leute glauben ihm nicht mehr. Also deswegen, bei Yusuf a.s., sie haben ihn angelogen. Und hier bei Benjamin a.s., glaubte dies nicht. Und die sagten sogar, fragt die Stadt, fragt diese Bewohner, wir sagen die Wahrheit, fragt die Karawane, mit der wir gekommen sind und so weiter. Aber trotzdem, wegen dieser, wie genannten, wie ich ein Beispiel gegeben habe, von dieser Wolfsgeschichte, haben sie ihre Vertrauenswürdigkeit sozusagen verloren. Sura 12, Vers 83 bis 84. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. Es gilt, schöne Geduld zu üben, aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Yani Yusuf, Jakob und sein ältester Sohn. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte, oh mein Kummer um Yusuf. Und seine Augen wurden weiß vor Trauer und so hielt er seinen Kummer zurück. Bei Allah, du hörst nicht auf, Yusuf zu gedenken, bis du hinfällig geworden bist oder du zu denen gehörst, die umkommen. Ja, ne, Jakob ist, wie man hier sieht, er ist blind geworden vor seinem Kummer. Und seine Söhne sagten ihm dann, du hörst nicht auf, Yusuf zu gedenken, bis du stirbst sogar, sagt, ne? Ja, aus Sorge zu ihrem Vater, dass er damit aufhören solle, sozusagen. Taib, Sura 12, Vers 86 bis 87. Und dann beenden wir auch, inshallah. Und beenden beim nächsten Mal, inshallah, die Geschichte von Yusuf a.s. Taib. Er sagte, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs, nur das ungläubige Volk auf. طيب wir beenden hier inshallah. Und Allah ist es am besten. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.